Ananas in Südamerika. Handel mit Ananas, Ananas. Beim ersten Sonnenschein spannt ihr den Esel an. Dann hört man Pedro schreien, Ananas. Ole, ole, kauft Ananas. Ole, ole, aus Caracas. Ole, ole, kauft Ananas. Ole, ole, ole, ole, aus Caracas. Pedro aus Caracas, der war noch nie verliebt. Und Pedro ärgert das Ananas. Diese Rosita fand, die auch mit Ananas. So tut das ganze Land. Venga, Rosita. Ole, ole, kauft Ananas. Caracas. An einem Tag in Lenz, da ging zum Traualtar Pedro mit Konkurrenz. Wunderbar, nun zieht er Jahr für Jahr herum in Caracas mit Weib und Kinderschar. Ole, ole, kauft Ananas. Ole, ole, aus Caracas. Ole, ole, kauft Ananas. Ole, ole, ole, ole, aus Caracas. Caracas.